1. Wenn er in den Krieg gegen ihr Feinde sieht und debi förder, streitwagen so ein zahlenmassig überlegens hier seht, sollte kein furcht im Feinden, den Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, ist mit euch. 2. Bever er euch zum Kampf formiert, soll der Priester vortreten und zum Volk sprechen. 3. Er soll ihnen sagen, hort Israel. Hut seht er in den Kampf gegen ihr Feinde, seid mutig, furchtet euch nicht, lasst euch nicht erschrecken und seid nicht ängstlich vor ihnen. 4. Den Jahwe, euer Gott, begleitet euch, für euch gegen ihr Feinde zu kämpfen und euch den Sieg zu sichern. 5. Anschließend sollen die Offizier dem hier mitteilen, wer ein Newshaus gebaut, es aber noch nicht eingeweiht hat, soll zu rücktreten und nach Hause gehen, damit nicht im Kampf stirbt und ein anderer es einweiht. 6. Ebenso soll jeder, der einen Weinberg geflant, aber noch kein Frucht daraus geintet hat, zu rücktreten und heimkehren, damit nicht im Kampf fällt und ein anderer die Ernte beginnt. 7. Wer sich mit einer Frau verlobt, sie aber noch nicht geheiratet hat, soll ebenfalls zu rücktreten und nach Hause gehen, damit nicht im Kampf stirbt und ein anderer sie heiratet. 8. Des Weiteren sollen die Offizier dem hier verkünden, jeder, der ängstlich und mutlos ist, soll zu rücktreten und heimkehren, damit nicht auch seine Kameraden entmutigt. 9. Nachdem die Offizier ihr ansprechen das Volk beendet haben, sollen Befehlshabern die Spitze des Heeres gestellt werden. 10. Wenn euch darauf vorbereitet, ein Stadt zu belagern, sollt zunächst ein Friedensangebot unterbreiten. 11. Stimmt sie diesem Friedensangebot zu und öffnet euch ihr Tor, dann sollen alle Bewohner der Stadt euch tribeupflichtig und untertan sein. 12. Lent sie jedoch ein Friedensangebot ab und will Krieg mit euch führen, dann sollt sie belagern. 13. Und wenn Jahwe, euer Gott, sie in ihr Gewalt gegeben hat, sollt allmännlichen Bewohner mit dem Schwert töten. 14. Die Frauen, kinder, das wie und als ander, was sich in der Stadt befindet, dürft jedoch als Büt nehmen und nutzen, den Jahwe, euer Gott, hat es euch von euren Feinden gegeben. 15. So sollt mit allen Städten befahren, die weit von euch entfernt liegen und nicht zu den Städten dieser Volke gehören. 16. In den Städten der Volke jedoch, die Jahwe, euer Gott, euch als begibt, sollt niemanden am Leben lassen. 17. Must sie vollständig vernichten, namlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter, Janor y Jahwe, euer Gott, es euch befohlen hat. 18. Dies geschieht, damit sie euch nicht lehren, all die abscheulichen Praktiken nachzuahmen, die sie zu ehren ihrer Götter ausüben und euch der Dirt nicht gegen Jahwe, euren Gott, versündigt. 19. Wenn ein Stadt überlanger sieht belagen must, sie zu eroben, sollt die des huge origin born nicht zerstören, indem die Axten sie legt, stattdessen sollt ihr Frucht nutzen. Dürft sie nicht fallen, denn sind die Baum auf dem Feld etwa Menschen, die ebenfalls belaget werden müssen. 20. In Baum, von denen wisst, das sie kein Esperen Frucht tragen, dürft fallen und zerstören, Belagerungswerk gegen die Stadt zu errichten, die Krieg mit euch führt, bis sie eingenommen ist.